Abschnitt 2 aus Nicholas Nickleby, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Von Mr. Ralph Nickleby, seiner häuslichen Einrichtung und seinen Unternehmungen und von einer großen, für die Nation unermesslich wohltätigen Aktiengesellschaft. Mr. Ralph Nickleby war nicht eigentlich Kaufmann, noch Bankier, noch Attorney, noch Notar oder ein Sachwalter anderer Art. Er gehörte mit einem Worte durchaus keinem bestimmten Fache an. Nichtsdestoweniger aber war es außer Zweifel, da er ein geräumiges Haus in Golden Square bewohnte und da an seiner Haustür eine messingene Platte mit dem Wörtchen Büro glänzte, dass er in irgendeinem Sinne Geschäftsmann war oder doch für einen Geschäftsmann gelten wollte, was oben ein vollkommen dadurch bestätigt wurde, dass täglich ein Mann mit einem erdfahlen Gesicht und in rostbraunem Kleide um 9:30 Uhr in seinem Hause erschien, in einem engen, dumpfen Kämmerchen am Ende der Hausflur bis 5 Uhr auf einem ungewöhnlich harten Stuhle saß und stets eine Feder hinter dem Ohre hatte, wenn geklopft wurde und er die Haustür öffnete. Obgleich einige wenige Geschäftsmänner in Golden Square wohnen, so ist dies doch außer der Regel. Die meisten Häuser sind vermietet an einzelne Herren, Fremde, Musiker, Opernsänger und so fort, und man hört in ganz London nicht so viel Musik in und vor den Häusern als hier. Desungeachtet hatte Mr. Ralph Nickleby viele Jahre, ohne darüber zu klagen, in Golden Square gewohnt. Er kannte dort niemand und niemand kannte ihn, nur dass er in dem Rufe stand, unermesslich reich zu sein. Die Handels- und Handwerksleute glaubten, er wäre eine Art Anwalt, und die übrigen Nachbarn mutmaßten, er möchte ein mit allem Möglichen sich befassender Kommissionär sein, Meinungen und Mutmaßungen, welche gerade so begründet und zutreffend waren, als es die Meinungen und Mutmaßungen über andere Leute Angelegenheiten zu sein pflegen oder zu sein brauchen. Eines Morgens saß Mr. Ralph Nickleby zum Ausgehen angekleidet in seinem Schreibzimmer. Er trug einen flaschengrünen Spencer über einem blauen Leibrocke, eine weiße Weste, grau melierte Beinkleider und hohe Stiefeln darüber. Ein breiter Busenstreifen drängte sich zwischen seinem Kinn und dem obersten Spencer-Knopfe hervor, als wenn er sich platterdings zeigen wollte, und unter dem Spencer hing eine aus einfachen Ringen bestehende goldene Uhrkette mit einem Uhrschlüssel und einem Schlüssel zu einem Patentschlosse hervor. Er puderte den Kopf ein wenig, vielleicht um sich ein menschenfreundlich wohlwollendes Aussehen zu geben, doch wenn er dies wirklich beabsichtigte, so würde er besser getan haben, auch sein Gesicht zu pudern, denn in den Runzeln und Falten desselben wie in seinem kalten, stets unruhigen Auge sprach sich ihm selber zum Trotz eine gewisse lauernde Verschmitztheit aus. Mr. Ralph Nickleby schlug ein vor ihm liegendes Kontobuch zu, lehnte sich auf seinem Stuhle zurück und schaute zerstreut durch das Fenster in den Garten hinaus. Denn manche Häuser in London haben kleine, melancholische Räume, Gärten genannt, in welchen eine Anzahl verbutterter Bäume scheinshalber im Herbst einige Blätter treiben, wenn andere Bäume die ihrigen abwerfen. Mr. Ralph Nicklebys Augen schweiften nach dem kleinen, ungewaschenen Fenster zur Linken hinüber, durch dessen Scheiben der Kopf des Schreibers undeutlich zu erkennen war. Der Letztere blickte zufällig auf, Mr. Ralph Nickleby winkte ihm und er erschien sogleich vor seinem Herrn und Gebieter. Er war ein großer Mann in mittleren Jahren mit 2 Glotzaugen, von denen das eine nied- und nagelfest war, einer Rubinnase und einem leichenhaft blassen Gesicht. Seine Kleider waren sehr abgetragen, sehr viel zu klein und auf so knappe Knopfrationen gesetzt, dass es wahrhaft wunderbar war, wie es zuging, dass sie an ihm festhielten. »War das 1:30 Uhr, Nax?« fragte Mr. Nickleby mit scharfer, knarrender Stimme. »Nicht mehr als 25 Minuten nach der...« Nax wollte sagen, nach der Gasthausuhr, besann sich jedoch und sagte stattdessen, nach der Sonne. »Meine Uhr ist stehen geblieben«, fuhr Mr. Nickleby fort, »ich weiß nicht, wie es zugehen mag.« »Nicht aufgezogen«, sagte Nax. »Sie ist allerdings aufgezogen«, sagte Mr. Nickleby. »Zu scharf angezogen«, meinte Nax. »Ist unmöglich«, entgegnete Mr. Nickleby. »Muss so sein«, beharrte Nax. »Gleichviel«, sagte Mr. Nickleby und steckte seine Repetieruhr wieder ein. Nax ließ einen eigentümlichen, grunzenden Laut hören, wie er es nach jedem Wortstreite mit seinem Prinzipale tat und wodurch er ankündigen wollte, dass er, Nax, gesiegt habe, versank darauf, da er selten mit jemand sprach, wenn er nicht angeredet wurde, in ein grämlich düsteres Stillschweigen, rieb sich langsam die Hände übereinander, zog an den Fingergelenken, bis sie knisterten und verrenkte jene auf jede denkbare Weise. Auch teilte er seinem gesunden und beweglichen Auge den starren und unbeweglichen Blick des anderen mit, so dass es demselben vollkommen glich, wodurch es zugleich unmöglich wurde zu erkennen, wohin oder wonach er schaute. Dieses alles gehörte zu Mr. Nucks zahlreichen Eigentümlichkeiten und musste jedermann sogleich auffallen, der ihn zum ersten Male sah. »Ich gehe nach der London-Taverne«, sagte Mr. Nickleby. »Öffentliche Versammlung?«, fragte Nux. Mr. Nickleby neigte bejahend den Kopf und erwiderte, »Ich erwarte vom Anwalt ein Schreiben betreffend die bewusste Hypothek. Wenn es nicht etwa ausbleibt, so wird es 2 Uhr hier sein. Ich werde die Zeit aus der City nach Charing Cross auf der linken Seite der Straße hinausgehen. Wenn Briefe ankommen, so suchen Sie mich dort auf und bringen Sie sie mir.« Nax nickte, und während er es tat, wurde die Büroglocke geläutet. Mr. Nickleby blickte von seinen Papieren auf, und Nax blieb ruhig stehen. »Zu Hause?«, fragte er. »Ja.« »Für jedermann?« »Ja.« »Auch für den Steuererheber?« »Nein, lassen Sie ihn wiederkommen.« Nax gab durch sein gewöhnliches Grunzen zu erkennen, dass er das wohl gedacht hätte, ging und kehrte mit einem blassen Herrn, Mr. Bonny, zurück, der in großer Hast mit unruhigem Gesicht und sträubendem Haar eintrat und im Übrigen aussah, als wenn er in der Nacht herausgeklopft wäre und sich seitdem noch nicht umgekleidet hätte. »Mein teurer Nickleby«, sagte der Herr, einen weißen Hut abnehmend, der so voll von Papieren war, dass er ihn kaum hatte festsetzen können, »es ist kein Augenblick zu verlieren. Ich habe ein Cabriolet vor der Tür stehen. Sir Matthew Pupka wird den Vorsitz übernehmen, und 3 Parlamentsmitglieder kommen ganz bestimmt. Ich habe 2 davon selbst aus den Betten geholt und das 3., das die ganze Nacht im Crockford Club durchgespielt hat, ist eben nach Hause gegangen, reines Weißzeug anzulegen und ein paar Flaschen Sodawasser zu trinken, und wird zur rechten Zeit eintreffen, noch zur Versammlung zu reden. Das Blut des Herrn ist durch sein Nachtschwärmen ein wenig in Wallung, aber es tut nichts. Er redet immer umso kräftiger, wenn es der Fall ist.« »Es scheint ganz gut gehen zu wollen«, bemerkte Mr. Ralph Nickleby, dessen Kaltblütigkeit mit dem lebhaften Wesen des anderen Geschäftsmannes stark kontrastierte. »Ganz gut«, wiederholte Mr. Bonny. »Es ist der köstlichste Gedanke, der jemals aufgefasst ist. Nach einem neuen Plane vereinigte Londoner warme Semmeln und Butterweckenbäckerei und pünktliche Ablieferungsgesellschaft. Kapital 5 Millionen in 500.000 Aktien, jede zu 10 Pfund. Schon der Name wird bewirken, dass die Aktien nach 8 bis 10 Tagen über pari stehen. Und wenn sie über pari stehen, fiel Mr. Ralph Nickleby lächelnd ein, dann wissen sie so gut als irgendein Menschenkind, was damit anzufangen ist und wie man sich zur rechten Zeit aus der Affäre zieht, entgegnete Mr. Bonney den Kapitalisten vertraulich auf die Schulter klopfend. Beiläufig, was für ein äußerst merkwürdiger Mensch Ihr Schreiber ist. Sie haben recht, der arme Teufel ist wirklich ein Original, bemerkte Ralph, während er die Handschuhe anzog. Newman Nux hat indes einst seine Pferde und Hunde gehalten. Was Sie sagen, warf Bonney gleichgültig hin. Und zwar noch vor wenigen Jahren, fuhr Ralph fort. Allein er verschleuderte sein Geld, legte es bald auf diese, bald auf jene Weise an, borgte auf Zinsen und machte sich kurzum zuerst zum Narren und darauf zum Bettler. Er ergab sich dem Trunke, hatte einen schlagähnlichen Zufall, wendete sich an mich, um einen Pfund von mir zu borgen, und da ich in seinen besseren Tagen Geschäfte mit ihm gemacht hatte, fiel Bonney mit einem bedeutsamen Blicke ein. »Ganz recht«, sagte Ralph, »ich konnte ihm natürlich nichts leihen. Versteht sich.« Da ich indes gerade eines Schreibers und Famulus bedurfte, die Tür zu öffnen und was dergleichen mehr ist, so nahm ich ihn aus Barmherzigkeit zu mir, und er ist seit der Zeit bei mir geblieben. Ich glaube, er ist ein wenig verwirrt, setzte Mr. Ralph eine mitleidige Miene annehmend hinzu, allein er ist mir nützlich genug, der unglückliche Mensch, recht nützlich. Der gutherzige Ralph unterließ es hinzuzusetzen, dass ihm der gänzlich mittellose Newman Nux für einen noch geringeren Lohn diente, als ein Knabe von 13 Jahren zu erhalten pflegt, und dass Nux wegen seiner Schweigsamkeit eine ganz besonders schätzbare Person in seinem, Mr. Nicklebys, Hause war, wo viele Geschäfte abgemacht wurden, von denen zu wünschen stand, dass nichts davon verlautete. Die beiden Herren hatten indes Eile, worüber so unbedeutende Umstände allerdings leicht vergessen werden konnten. Sie langten in der Bishopsgate-Straße an, wo großes Getümmel herrschte. Ein halbes Dutzend kräftige Leute trugen riesenhafte Ankündigungen umher, laut welchen Punkt 1 Uhr eine öffentliche Versammlung gehalten werden sollte, um in Erwägung zu ziehen, ob es angemessen wäre, beim Parlament eine Petition zugunsten der bereits erwähnten Londoner Semmeln- und Butterweckenback- und Ablieferungsgesellschaft einzureichen. Kapital 5 Millionen in 500.000 Aktien, jede zu 10 Pfund. Die Herren Bonney und Nickleby stiegen aus, drängten sich in das Versammlungshaus hinein und wurden im Zimmer des Komitees mit großer Zuvorkommenheit begrüßt. Gleich darauf wurde das Erscheinen Sir Matthew Pupkas angekündigt. Das Komitee stand auf und schlug vor Freuden in die Hände. Sir Matthew Pupkas trat ein, begleitet von zwei leibhaftigen Parlamentsmitgliedern, einem irischen und einem schottischen, und sie lächelten so süß und verbeugten sich fortwährend und sahen so obligant aus, dass es ein wahres Wunder gewesen sein müsste, wenn jemand gegen sie gestimmt hätte. Besonders verbeugte sich Sir Matthew Pupkas, der einen kleinen Kopf und auf dem Scheitel desselben eine Flachsperücke hatte, so eifrig, dass die letztere in Gefahr schwebte, jeden Augenblick herunterzufliegen. Die Begünstigten, welche mit den drei Herren bekannt waren, drängten sich um sie herum, so dass sich drei Kreise um sie herbildeten, welche Kreise wieder umstanden wurden von denen, die lächelnd oder händereibend horchten und auf eine Gelegenheit warteten, sich bemerklich machen und ihrerseits gleichfalls ein paar Worte mit den drei Herren reden zu können, von welchen jeder seinem Kreise erzählte, wie die Regierung die Bill in Erwägung zu ziehen gedenke was die Regierung, als sie das letzte Mal bei ihr diniert, ihnen zugeflüstert und wie bedeutsam sie dabei geblinzelt habe, woraus sie ohne Bedenken den Schluss gezogen, dass, wenn der Regierung ein Gegenstand mehr am Herzen läge als ein anderer, dieser Gegenstand kein anderer sei als das Gedeihen und der gute Fortgang der Londoner Semmeln- und Butterweckengesellschaft. Das Publikum im großen Saale, das bereits eine oder mehrere Stunden seine Geduld geübt hatte, fing jetzt an, dieser Probe müde zu werden und begann eine Lungenprobe. Einige energische Geister fügten Versuche hinzu, wobei der Fußboden und die Stiefelabsätze am meisten litten. Besagte Geister gehörten zu den Erstgekommenen und standen daher der Tribüne am nächsten und der Polizei am Eingange des Saals am fernsten. Da die Polizei abgeneigt war, sich bis zur Tribüne durchzukämpfen, nichtsdestoweniger aber das preiswürdige Verlangen hegte, etwas zu tun, wider die Störung, so begann sie augenblicklich alle ruhigen Leute an der Tür bei den Rockschößen und Kragen hinauszuziehen. Hierüber war ein unterhaltendes Scharmützel entstanden, als plötzlich ein lautes Rufen die Aufmerksamkeit der Kämpfenden ablenkte. Denn das Komitee erschien hurrahend auf der Tribüne und Sir Matthew Pupka und die beiden wirklichen Parlamentsmitglieder traten vor und bedeuteten einander unter dem betäubenden Geschrei der Menge durch Zeichen, dass sie während ihrer ganzen öffentlichen Laufbahn nie einen so glorreichen Anblick gehabt hätten. Nachdem Sir Matthew Pupka den Vorsitz übernommen und sobald er Gehör fand, legte er der Versammlung dar, was seine Gefühle sein müssten bei dieser großen Veranlassung und was diese Veranlassung sein müsse in den Augen der Welt und wie groß die Einsichten seiner Mitbürger vor ihm und der Reichtum und die Achtbarkeit seiner ehrenwerten Freunde hinter ihm sein müssten und endlich wie wichtig für das Glück und Gedeihen, das Wohlbefinden und die Unabhängigkeit, ja, die Existenz einer freien und großen Nation ein Unternehmen sein müsse wie das, welches die vereinigte Londoner Semmeln- und Butterweckenbäckerei und pünktliche Ablieferungsgesellschaft zu beginnen im Begriff wäre. Hierauf beantragte Mr. Bonney, nachdem er mit der rechten durch das Haar gefahren war und die linke graziös in die Seite gestemmt, die erste Resolution, dass diese Versammlung den Zustand des Semmelnverkaufs in der Hauptstadt und deren Umgebung mit Schrecken und Besorgnis ansehe, dass sie die Semmelnjungen, wie dieselben gegenwärtig verwendet wurden und sich benehmen, des Vertrauens der hauptstädtischen Einwohnerschaft vollkommen unwürdig erachte und dass sie das ganze Semmelnsystem als gleich nachteilig für die Gesundheit und Sittlichkeit des Publikums und als höchst verderblich für die wichtigsten Interessen einer großen Gewerb- und handeltreibenden Stadt bezeichnen müsse. Der ehrenwerte Herr hielt dabei eine Rede, die den Augen der Damen auf der Musikgalerie Tränen entlockte und alle Anwesenden unendlich rührte. Er hatte die Häuser der Armen in den verschiedenen Bezirken der Hauptstadt besucht, sie ohne die mindeste Semmelspuren und nur zu viel Grund zu der Annahme gefunden, dass die ärmere Klasse Jahr aus, Jahr ein keine Semmeln zu Kosten bekomme. Er habe gefunden, dass Trunk, Liebe und Ausschweifungen aller Art unter den Semmelverkäufern herrschte und die Ursache liege offenbar in der demoralisierenden Natur ihres Geschäfts, wie es gegenwärtig betrieben werde. Er habe dieselbe Lasterhaftigkeit bei der ärmeren Volksklasse, die doch am Semmelgenuss billig teilnehmen sollte, wahrgenommen, wovon er die Ursache in der Verzweiflung suchte, welche dadurch erzeugt werde, dass diese Klasse das nahrhafte Gebäck entbehren müsse und sich somit gleichsam genötigt sähe, ein falsches Reizmittel in berauschenden Getränken zu suchen. Er mache sich anheischig vor einem Komitee des Hauses der Gemeinen, den Beweis zu führen, dass eine geheime Verbündung bestehe, die den Zweck habe, den Preis der Semmeln auf der bisherigen Höhe zu erhalten und den mit und ohne Glocken umherwandernden Verkäufern derselben ein Monopol zu sichern. Er wolle diesen Beweis durch Semmelverkäufer selbst vor den Schranken des Hauses führen. Dieser betrübte Zustand der Dinge sei es, dem die Gesellschaft ein Ende zu machen beabsichtige, und zwar erstlich durch ein Verbot alles Privatsemmelverkaufs jeder Art bei schwerer Strafe und zweitens dadurch, dass sie selbst das Publikum überhaupt und die Armen in ihren Häusern insbesondere mit Semmeln von bester Qualität zu herabgesetzten Preisen versorge. Zu diesem Zwecke habe Sir Matthew Pupka, der patriotische Vorsitzer, eine Bill im Parlament eingebracht. Diese Bill sei es, zu deren Unterstützung die Versammlung berufen wäre. Und die Unterstützer dieser Bill würden unvergänglichen Glanz und Ruhm auf das Vaterland bringen unter dem Namen der nach einem neuen Plane Vereinigten Londoner frische Semmeln und Butterbäckerei und pünktliche Ablieferungsgesellschaft. Er wolle hinzufügen, mit einem Kapital von 5 Millionen in 5x100.000 Aktien, jede zu 10 Pfunden. Mr. Ralph Nickleby unterstützte den Redner und nachdem ein anderer Herr den Verbesserungsvorschlag gemacht hatte, nach dem Worte Semmel, so oft es vorkäme, die Worte und Butter wecken hinzuzufügen, ging die Resolution siegreich durch. Nur ein einziger Mann im dichtesten Haufen rief Nein und wurde sogleich festgenommen und hinausgeführt. Die zweite Resolution enthielt die Erklärung, wie es nützlich und nötig sei, dass sofort alle und jeder Semmeln- und Butterweckenverkauf abgestellt werde, gleichviel wer oder welche Personen sich damit abgäben. Der Redner für diese Resolution schilderte die Grausamkeit, die an den unglücklichen von den Bäckern zum Semmelverkauf verwendeten Knaben verübt würde, welche beim schrecklichsten Wetter kaum die notwendigste, am wenigsten aber gehörig schützende Kleidung hätten, während die Semmeln, die sie herumtrügen, durch Tücher und Decken sorgfältig geschützt wären. Er führte herzzerschneidende Beispiele von Semmelknaben an, die auf die eine oder andere Weise klägliche Opfer ihres schrecklichen Geschäfts geworden wären und fand Anklang in jeder Brust. Die Männer schrien und die Frauen weinten in ihre Taschentücher, bis dieselben durchnässt und weheten damit, bis sie wieder trocken waren. Mr. Ralph Nickleby flüsterte seinem Freunde in das Ohr, es wäre jetzt so gut, als wenn sie eine Prämie von 25% schon in den Taschen hätten. Die Resolution ging natürlich unter lautem Beifallrufen durch. Einer wie alle hoben zugunsten derselben beide Hände empor und würden in ihrer Begeisterung auch beide Füße emporgestreckt haben, wenn es sich nur recht wohl hätte tun lassen. Hierauf wurde die entworfene Petition der Länge nach vorgelesen und sie besagte wie alle Petitionen, dass die Bittsteller sehr untertänige und die anzugehenden sehr ehrenwerte Leute wären, der Zweck sei ein höchst lobenswürdiger und die Bill sollte daher zur ewigen Ehre und zum unverwelklichen Ruhme der höchst ehrenwerten und ruhmreichen im Parlament versammelten Gemeinen von England sogleich durchgehen und Gesetzeskraft erhalten. Hiernach trat der Herr vor, der die ganze vorhergehende Nacht im Spielclub zugebracht hatte, was dem Glanze seiner Augen keinen Vorteil getan, und sagte seinen Mitbürgern, welch eine Rede er zugunsten der Petition, sobald sie vorgelegt werden würde, zu halten und wie grausam er dem Parlament zuzusetzen gedächte, wenn es die Bill verwürfe, und er bedauere nur, dass seine ehrenwerten Freunde nicht noch die Bitte hinzugefügt hätten, dass es für alle Stände und Klassen zum Zwangsgesetz gemacht werden möge, Semmeln und Butterwecken zu kaufen, was er jedoch in dem Komitee noch vorzuschlagen gesonnen sei, er, der sich stets allen halben Maßregeln widersetze und der jederzeit dem großen Prinzipe aut Cäsar, aut Nihil, durch dick und durch dünne nachgehe, welche weise und noble Gesinnungen den allgemeinsten Enthusiasmus erregten. Als die Petition vorgelesen war und nichts mehr daran fehlte, dass sie angenommen wurde, erhob sich das irische Mitglied, ein junger Herr von heißestem Temperament, und hielt eine Rede, dergleichen nur ein irisches Mitglied halten kann. Sie war voll der überschwänglichsten Poesie und rauschte in einem solchen Glutstrome dahin, dass es das Herz erwärmte, den Redner anzuschauen. Er sagte der Versammlung, dass er die Ausdehnung der großen Wohltat auf sein Heimatsland fordern, gleiche Rechte für dasselbe in Anspruch nehmen würde, in Betreff der Semmel wie in Betreff aller anderen Gesetze, und dass er noch den Tag zu sehen hoffe, wo Butterwecken in den niedrigsten Hütten seiner Landsleute geröstet würden und Semmelglocken das Echo in den grünen Tälern der Smaragdinsel erweckten. Nach ihm trat das schottische Mitglied auf und legte sehr angenehme Berechnungen des wahrscheinlichen Nutzens vor, was die gute Laune noch mehr belebte, welche durch die Poesie des irischen Redners erzeugt war. Und mit einem Worte, sämtliche Reden zusammengenommen wirkten genau, was sie wirken sollten, und riefen in den Gemütern der Hörer die Überzeugung hervor, dass keine Spekulation zugleich so viel verheißend und preiswürdig sein könne als die der Vereinigten Londoner Semmeln-, Back- und Ablieferungsgesellschaft. Und so wurde die Petition beschlossen, die Versammlung ging unter donnernden Hurras auseinander und Mr. Nickleby und die anderen Direktoren gingen zum Lunchen, was sie alle Tage um 13:30 zu tun pflegten, und verfehlten nicht, um sich für ihre Mühe zu belohnen, der Gesellschaft für jedes ihrer Kuverte 3 Guineen anzurechnen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 1. September 2024.